bisschen Kaffee, Anastasia? Bitte. Es ist dir klar, dass für den Fall Vika Jeremina in 10 Tagen die Frist der Voruntersuchung abläuft. Das genügt. Hoffentlich. Gehen wir nochmal durch, was wir haben. Eine tote Edelprostituierte, ihre tote Mutter und jede Menge gefälschter Akten. Und ein Motiv möglicherweise, Viktor Alexejitsch, ein Motiv. Vika Jeremina war jemandem im Weg. Jemandem, der im Jahr 1970 an einem Ort war, an dem er nicht hätte sein sollen. Du glaubst, dass sie ermordet wurde, weil sie den Zeugen eines Mords in die Bredouille hätte bringen können. Exakt. 1970 brachte Vikas Mutter Tamara einen Zeitarbeiter namens Lutschnikow um. Sie erstach ihn im Alkoholrausch, wurde ins Lager gesteckt und starb dort. Aber was niemand wissen soll, ist, dass 2 junge Männer im Haus waren, als der Mord geschah. Smeljakow, der Untersuchungsführer, ließ auf Befehl von oben die Aussagen der beiden einfach unter den Tisch fallen. Auf Weisung des Parteisekretärs Alexander Alexejewitsch Popow. Sie kennen ihn? Sagte dein Smeljakow nicht, dass die beiden Zeugen Gradow und Nikiforczuk hießen? Stimmt. Gradow ist Popows unehelicher Sohn. Ah, das passt. Ja. Diesen Gradow übernehme ich, mit dem wirst du nicht fertig. Er hat Karriere gemacht, sitzt in der Duma und will demnächst wiedergewählt werden. Mach du dir lieber Gedanken darüber, wovor er so große Angst hat. Er trieb sich als junger Kerl in zwielichtiger Gesellschaft herum, war Zeuge eines Schwerverbrechens, na und? Nicht schön, aber so etwas hätte andere nicht einmal davon abgehalten, Präsident zu werden. Er hat möglicherweise den Mord an Vika in Auftrag gegeben. Aber warum? Warum hätte er ausgerechnet Vika aus dem Weg räumen sollen? Ist der alte Untersuchungsführer Smeljakow nicht viel gefährlicher? Ja, das ist noch kein Motiv. Es stimmt zwar, dass Smeljakow die Geschichte, die ihn wohl sehr quält, in einer Erzählung niedergeschrieben hat. Aber Gradow kriegte rechtzeitig Wind von ihr und hat sie verschwinden lassen. Damit war die Gefahr vorerst gebannt. Smeljakow hätte in seinem eigenen Interesse nicht länger in der alten Geschichte herumgestochert. Aber Vika blieb unberechenbar. Moment mal, Anastasia. Vika war zum Zeitpunkt des Mordes an dem Zeitarbeiter gerade mal 4 Jahre alt. Was kann sie über Gradow und seinen feinen Kumpel wissen? Sie wusste es nicht, sie träumte es. Ein Albtraum verfolgte sie. Ja, dieser Traum, stimmt. Eine Hand zieht 5 Streifen über eine Wand. Die Hand ihrer Mutter, die aus ihrem Rausch erwacht, die Leiche neben sich sieht und entsetzt versucht, das Blut abzuwischen. Eine zweite Hand malt wie zum Hohn einen Violinschlüssel darüber. Gradows Hand. Vielleicht. Ach, da bist du ja. Warum nimmst du dein Telefon nicht ab? Ich versuche ständig, dich anzurufen. Oh, Oberst Gordejew, guten Tag. Guten Tag, Jenny, Chef. Entschuldige, André, wir sind gleich fertig. Wartest du im Auto? Ja, gut. Merkst du was? Hä? Es hat gar nicht geläutet. Wie kann das sein? Hat sich André verwählt? Mach mal die Tür zu, bitte. Die Leitung ist tot. Hast du einen Schraubenzieher? Woher soll ich so etwas haben? Dann gib mir wenigstens eine Schere. Was ist denn damit? Ja, einfach und geschmackvoll. Leitung durchgetrennt. Das bedeutet, die andere Seite ahnt zumindest, dass wir der Lösung näher kommen. Du sagst es. Die Maulwürfe werden unruhig. Die Maulwürfe? Sie glauben, dass es nicht nur einer ist? Und da können Sie so gelassen bleiben, Viktor Alexejitsch. Ich habe all meine Tränen schon geweint, Nastjenka. Jetzt bleibt mir noch das Lächeln. Als ich begriffen habe, dass es nicht nur der ist, den wir beide im Verdacht haben, Lazzev, hat sich in einem einzigen Moment alles verändert. Vorher konnte ich mir sagen, du musst nur herausfinden, wer der Wolf im Schafspelz ist, ihn aus der Miliz entfernen, dann wird alles wieder seine Richtigkeit haben. Wenn es 2 oder noch mehr sind, wenn die gesamte Petrovka unterwandert ist, dann habe ich die Situation nicht mehr unter Kontrolle. Dann kann ich nur noch in Pension gehen. Und alles aufgeben, was Sie mit so viel Hingabe aufgebaut haben? Ach, weißt du, das Kind, das ich großgezogen habe, hat sich als lebensunfähig erwiesen, weil normale, gesunde Kinder in unserer Welt keine Überlebenschance haben. Sie können den Anreizen nicht widerstehen. Es ist das Geld. Was sie bei uns verdienen, reicht einfach nicht zum Leben. Und wenn wir das System der Mafia sprengen könnten, wenn wir die Hintermänner enttarnen, Man darf sich nicht selbst betrügen, Kindchen. Natürlich werden wir versuchen, alles zu tun, was in unseren Kräften steht, sonst wären wir keinen Pfifferling wert. Aber wir dürfen nicht auf Erfolg hoffen. Sehen wir, wie weit wir kommen. Und pass bitte auf dich auf. Ich versuch's. Entschuldigen Sie bitte. Was ist denn, Kleine? Platz, Cäsar. Könnte ich vielleicht mit Ihnen bis zu dem Haus da drüben gehen? Da wohne ich, aber ich habe Angst. Die Lampe im Flur ist kaputt und es ist alles so dunkel. Die Jungs wollen uns immer erschrecken. Natürlich, Kleine. Wir begleiten dich. Komm. Ist das hier? Ja, vielen Dank. Ich komme mit rein. Ist nicht nötig. Warum hast du mich angelogen? Die Lampe geht doch. Sag mal, schämst du dich nicht? Der Hausmeister, er muss sie repariert haben heute. Wer ist da? Hilfe! Lass sie mich los! Nanu, wollen Sie zu uns? Wenn wir hier bei den Lutschnikow sind, dann ja. Ich würde gern mit Jelena Petrovna sprechen. Sind Sie von der Miliz? Woher wissen Sie das? Na, kommen Sie erst mal rein. Sie holen sich sonst einen Schnupfen. Ich bin Jelena Lutschnikowa. Im Jahr 1970 wurde Vitali ermordet. Sie haben recht. Aber die Geschichte fing ein halbes Jahr vorher an. Oder 4 Jahre vorher, wie man will. Ich werde sie kurz machen. 1966 habe ich Vitali kennengelernt. Er war in die Gemeinschaftswohnung einquartiert worden, in der ich damals lebte. Ich weiß nicht, ob ich ihn geliebt habe. Er war eben da. Die Zeiten waren hart, es war eng. Wir brauchten einander. Vitali Lutschnikow war Zeitarbeiter. Er war ein armer Mann, wir waren alle arm. Wir arbeiteten beide in Schichten. Es langte gerade so fürs Leben. Und wenn wir mal ein bisschen Zeit hatten, fuhren wir raus vor die Stadt in den Wald. So war es auch an diesem Tag im Frühjahr 70. Vitali suchte irgendwo nach Pilzen. Ich war müde, hatte mich unter einen Baum gelegt. Ich erwachte davon, dass mir einer seine Hand auf den Mund presst. Halt still, Dummerchen, es tut nicht weh. Es wird dir Spaß machen. Vitali! Vitali! Sie schlugen mich ohnmächtig. Als ich wieder zu mir kam, war die Sonne bereits untergegangen. Stunden mussten vergangen sein. Ich schaute nach Vitali. Ich hatte solche Angst um ihn, viel mehr als um mich. Nach einer Weile kam er dann. Ich hab sie. Ich hab sie gefunden. Wen? Ja, diese Kerle, die dich... Ich weiß jetzt, wie sie heißen. Du guter Gott. Und ich habe geglaubt, sie hätten dich umgebracht. Lass uns zur Miliz gehen. Zur Miliz? Wozu das? Ich denke, du weißt, wer sie sind. Wir erzählen der Miliz alles, dann sollen sie eingebuchtet werden, die Schweine. Jelena, wir haben das große Los gezogen und du redest von der Miliz. Spinnst du, das große Los? Schau mich an. Beruhig dich doch. Ich weiß jetzt, wo sie stecken und dass sie Geld genug haben. Und nun werden sie bezahlen und nicht zu knapp. Du willst sie erpressen? Ist das alles, was dir dazu einfällt? Und komm endlich zur Besinnung. Wir haben nichts, keine eigene Wohnung, keine Zukunft. Was hätten wir davon, wenn sie die Kerle einsperren? Nichts, null, gar nichts. Überleg doch mal. Sogar dann, wenn ich genügend Geld hätte, könnte ich nicht Mitglied bei der Wohnungsbaugesellschaft werden, weil ich noch keine 5 Jahre in Moskau lebe. Aber jetzt wird alles anders. Er war von dem Plan nicht abzubringen. Zuerst lief auch alles wie vorgesehen. Die Summen gingen pünktlich alle 2 Wochen ein. Aber eines Tages, es war schon November, kam Vitali nicht zurück. Ich wartete noch die ganze Nacht. Dann erfuhr ich, dass er tot war. Ermordet im Bett eines betrunkenen Flittchens. Tamara Jeremina. Ja. Warum haben Sie die beiden nicht auffliegen lassen? Dann hätte ich auch die Erpressung zugeben müssen. Ich war im 8. Monat schwanger, als die Gerichtsverhandlung begann. Vitalis Eltern nahmen mich mit in die Provinz. Ich fühlte mich schuldig an seinem Tod. Hätte ich nicht auf ihn gehört, hätte ich die Kerle gleich angezeigt. Hätte ich ihn davon abgehalten, sie zu erpressen, er wäre heute noch am Leben. Er hätte diese schreckliche Frau nicht kennengelernt. Wissen Sie, manchmal glaube ich, dass mein Leben aus einer Kette von Unglücken besteht, an denen ich selbst schuld bin. Damals haben Sie von Tamara Jeremina zum ersten Mal gehört? Ja, zum ersten Mal. Und gerade auch von Niki Fortschuk? Sie kennen die Namen also. Obwohl ich sie nicht erwähnt habe. Warum haben Sie sie nicht erwähnt? Hat man Ihnen gedroht? Gott bewahre. An mir hat niemand Interesse. Und ich bin nicht rachsüchtig. Er ist zwar ein Schurke, aber immerhin auch Politiker. Von wem sprechen Sie? Von Gradow natürlich. Sergei Alexandrowitsch Gradow. Seit ich ihn vor einem halben Jahr im Fernsehen gesehen habe, warte ich darauf, dass jemand kommt und mich nach seiner schwarzen Seele fragt. Und Sie meinen, das reicht? Gradow, ich warne Sie zum letzten Mal. Mischen Sie sich nicht ein. Ich weiß, was zu tun ist. Das Mädchen ist in Sicherheit. Wo ist sie denn? Das geht dich nichts an. Immerhin bin ich in dieser Sache für die Sicherheit zuständig. Oder etwa nicht. Wer passt auf das Kind auf? Lass das meine Sorge sein, Onkel Kolja. Und warum haben Sie nicht gleich den Stiefvater dieser Kamenskaja entführt? Weil uns das ebenso wenig weiterbrächte, wie die Kamenskaja selbst zu schnappen. Auf Drohungen spricht die nicht an. Aber über Larzew können wir Druck auf sie ausüben. Guten Tag noch. Mir gefällt der Ton nicht, in dem er spricht. Er ist ein Profi. War früher ein Strippenzieher beim KGB, das weiß ich alles. Aber er unterschätzt die andere Seite. Wir sollten ihn beschatten. Ja, aber warte noch einen Tag damit. Nach Hause, Kirill. Er mag dich, siehst du? Ich wünschte, ich hätte ihn heute Nacht bei mir. Ist zurzeit einsam da oben. Hast du Angst? Es wäre töricht, keine Angst zu haben. Wir wissen jetzt, was Gradow um seinen Schlaf bringt. Mhm. Er hat diesen Lutschnikow auf dem Gewissen. Mindestens. Wen noch? Vika? Vika? Vielleicht auch Niki Fortschuk? Seinen Kumpel? Du meinst? Natürlich. Auch er war ein Zeuge des Mords. Angeblich fiel er im Suff vor ein Auto. Ach nein, vor ein Auto. Ikosai, der Journalist, der Smeljakows Erzählung gelesen hat. Wenige Tage darauf wurde er überfahren. Zufälle gibt es. Der Mann ist brandgefährlich, André. Sollten wir nicht den Untersuchungsführer um seinen Feierabend bringen? Nein, es ist noch zu früh. Ich will, dass alles wasserdicht ist. Wenn wir die Beweise beisammen haben, wird sich Gordejew diesen Gradov persönlich vorknüpfen. Das ist gut. Ich schaue mir morgen die Akte über Nikiforczuks tödlichen Unfall an. Bis dann. Schlaf gut. Na komm, Kirill. Na komm schon, komm. Anastasia! Kollege Lazev, hast du mich erschreckt? Sie haben Nadja entführt. Was sagst du da? Komm rein. Als ich nach Hause kam, war sie nicht da. Und gleich darauf läutete das Telefon. Das Kind lebt, sagte man mir. Es geht ihr gut, vorläufig. Was wollen Sie? Du musst aufhören, Anastasia. Ich flehe dich an. Du musst die Ermittlungen im Fall Jeremina einstellen. Sonst bekomme ich Nadja nicht mehr zurück. Warte. Ich verstehe nicht. Mach mir nichts vor. Du verstehst alles bestens. Ich schwöre dir, Anastasia, ich schwöre dir, bei allem, was heilig ist, wenn Nadja etwas zustößt, werde ich dich erschießen. Ich werde dich so lange verfolgen, bis... Ist ja gut, das habe ich nun kapiert. Was muss ich tun? Ich will, dass du aufhörst zu ermitteln und dass das Verfahren eingestellt wird. Und zwar nicht nur zum Schein, sondern de facto. Du musst dem Untersuchungsführer sagen, dass man im Fall Jeremina nichts mehr tun kann. Dem Untersuchungsführer? Warum nicht Gordejew? Glaubst du etwa, ich kenne Gordejew nicht? Ein Fall wie dieser, der stinkt 100 Kilometer gegen den Wind. Ich habe 10 Tage investiert, um das Schlimmste zu vertuschen, aber es scheint mir nicht gelungen zu sein. Solche Fälle gibt Knüppelchen nicht auf. Die würde er bis an sein Lebensende verfolgen. Da könntest du recht haben. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich brauche dein Wort. Du sagst dem Untersuchungsführer, was Sache ist, meldest dich morgen krank und rührst dich nicht, bis Nadja wieder frei ist. Ich stehe unter Hausarrest? Jetzt ist es 11:30. Um 2 Uhr werden sie wieder anrufen. Zum letzten Mal, Nadja. Meine Tochter muss so schnell wie möglich wieder bei mir sein. Vielleicht werden sie ihr nichts Schlimmes tun, aber sie hat Angst, sie hat schreckliche Angst. Jedenfalls wirst du schuld sein. Du, Anastasia, wenn ihr etwas zustößt. Du allein! Und du selbst, Valodja, bist du an gar nichts schuld? Hast du dir gar nichts vorzuwerfen? Was soll ich mir vorwerfen? Dass ich für die Sicherheit meiner Tochter sorge? Du hast diese Verbrecher ja nicht erst vorhin am Telefon kennengelernt. Sie haben mich gleich gegriffen, nachdem meine Frau gestorben ist. Es gab keinen Ausweg. Ich wollte meine Stellung wechseln, aber daraus ist nichts geworden. Warum nicht? Weil überall da, wo mein Wissen gebraucht wird, auch die Mafia nicht weit ist. Warum bist du nicht zu Gordejew gegangen? Du begreifst aber auch gar nichts, Nastja. Ich bin nicht der Einzige. Es gibt viele, sehr viele wie mich. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie groß das Netz ist, das sie gespannt haben. Jeder kann ihr Mann sein. Auch Gordejew? Ja, auch er. Das glaube ich nicht. Ich behaupte nicht, dass es so ist. Aber auch wenn Knüppelchen ganz aufrichtig versucht hätte, mir zu helfen, wäre er früher oder später auf einen ihrer Leute gestoßen. Sie hätten alles erfahren und mich an der Gurgel gepackt. Heißt das, dass sie uns alle in der Hand haben? Offenbar ist es so. Ich muss die letzte Metro noch erreichen. Die rufen an. Also, was ist? Nur die Ruhe. Sie werden hier anrufen. Schließlich wissen Sie genau, wo du hingegangen bist oder etwa nicht. Sie hören diesen Apparat ab, denn im Büro haben Sie heute Mittag stillgelegt. Was weißt du über Sie? Nicht viel. Sie haben nur 2-mal Kontakt mit mir aufgenommen. Erinnerst du dich an den Mordfall Osa Yusupov? Der wurde aufgeklärt. Ja, er wurde aufgeklärt. Aber da gab es ein heikles Detail. Sie wollten, dass eine Zeugenaussage unter den Tisch fällt. Und? Wie hast du das angestellt? Hast du das Protokoll aus der Akte genommen? Das wäre zu plump gewesen. Ich habe ihr ein zweites Protokoll beigelegt, in dem der Zeuge zugibt, während der ersten Vernehmung unter Drogen gestanden zu haben. Ausgezeichnete Arbeit. Wie viel hat man dir dafür bezahlt? Gar nichts. Sie setzen mich mit Nadja unter Druck, aber das geht dir ja nicht in den Kopf. Du bist ja über alles erhaben. Du musst ja nicht für ein Kind sorgen. Oh Leute, bitte. Ist mir so rausgerutscht. Schon gut. Ich werde tun, was du verlangst. Aber lass uns noch einmal in Ruhe... Nein, Anastasia, Schluss jetzt, genug gequatscht! Ich bin nicht gekommen, um dich um Hilfe zu bitten, sondern um dich zu zwingen. Wir sind keine Verbündeten. Wir sind Gegner. Wenn du wagst, etwas zu tun, was Nadja schadet, werde ich Mittel und Wege finden, dich zum Schweigen zu bringen. Und zwar für immer. Wenn du mich umbringst, kommst du hinter Schloss und Riegel und Nadja in ein Waisenhaus. Ich weiß, wie ich dich beseitige, ohne dass mich je einer entlarven wird. Glaub mir das. Gordejew? Kamenskaya hier. Ich, mir geht's heute nicht gut. Ich bin krank. Krank? Krank, ja. Ich werde die nächsten Tage nicht kommen können. Ausgerechnet jetzt? Nicht zu ändern. Und, Viktor Alexeyevich, ja. Ich habe noch mal über alles nachgedacht. Ich glaube, im Fall Jeremina stecken wir doch in einer Sackgasse. In einer Sackgasse? Mhm. Ich erkläre es Ihnen, wenn ich wieder auf dem Damm bin. Anastasia? Ich kann jetzt nicht. Bitte, mir schwirrt der Kopf. Na gut. Ich wünsche gute Besserung. Danke. Danke sehr. Aufnahme? Hier spricht Oberst Gordejew, Abteilungsleiter der Kripo. Sagen Sie bitte, hat meine Mitarbeiterin Majorin Kamenskaya heute um den Hausbesuch eines Arztes gebeten? Wir geben keine Auskunft. Und wo kann ich eine Auskunft einholen? Tut mir leid. Miststück. Gesundheitsvorsorge. Ratschkova. Guten Tag. Ich grüße Sie, Tamara Sergejewna. Hier ist Oberst Gordejew von der Kripo. Guten Tag, Viktor Alexeyevich. Guten Tag. Sie haben Glück, dass Sie mich noch erwischen. Ich war schon in der Tür. Ich habe eine etwas delikate Bitte. Meine Mitarbeiterin Majorin Kaminskaya ist krank. Ich möchte gern, dass Sie mal nach ihr schauen. Warum fragt sie mich nicht selbst? Sie ist ein wenig eigensinnig. Und schreiben Sie sie bitte krank, so lange wie möglich. Auch wenn sie nur an einem Haarspitzenkatarr leidet? So ist es, meine Liebe. Und wenn Sie sich vielleicht beiläufig erkundigen könnten, ob sie mir Grüße bestellen will. Grüße bestellen? Ihnen? Hat sie kein Telefon? Schon, aber sie ist gerade, wie soll ich sagen, ein wenig verdreht. Ich fürchte, sie steht unter einem schlechten Einfluss. Unter einem schlechten Einfluss? Aha. Lieber Oberst Gordejew, Sie sprechen in Rätseln. Ja, halten Sie einfach die Augen offen und rufen Sie mich danach an. Ich nehme an, nicht unbedingt vom Telefon der Kamenskaya aus. Ja, völlig richtig. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, Tamara Sergejewna. Kommen Sie mal wieder zur Vorsorgeuntersuchung. Ein Mann in Ihrem Alter sollte das jedes Jahr machen. Hier. Wird sich das Mädchen nicht erkälten? Sie ist warm zugedeckt. Außerdem muss der Raum kühl sein. Für Menschen, die sich im Narkoseschlaf befinden, ist ein warmer Raum schädlich. Wie geht es ihr? Bis jetzt hält sie sich ganz gut. Stabiler Puls, reine Herztöne. Aber so wird es wahrscheinlich nicht mehr lange bleiben. Schwer zu sagen. Es kommt darauf an, was Sie vorhaben, Arsène. Richten Sie sich nicht nach mir. Sie sind der Arzt. Sagen Sie mir klipp und klar, wie lange wir dem Mädchen das Präparat noch verabreichen können, ohne seiner Gesundheit zu schaden. Nun ja, im Prinzip, das hängt von der Herztätigkeit ab. Wenn Sie noch keine schweren Erkrankungen... Hören Sie auf, mir blauen Dunst vorzumachen. Ich bezahle Sie. Tun Sie was für Ihr Geld. Sie haben dem Mädchen eine Spritze gegeben. Wie lange wird sie wirken? 12 Stunden. Das heißt, morgen früh um 8 müssen wir erneut spritzen. Nun, im Prinzip schon. Was heißt im Prinzip schon? Es ist riskant. Die nächste Spritze kann sie umbringen. Es kann sein, dass sie dann nicht mehr aufwacht. Wir machen Folgendes. Morgen früh untersuchen Sie das Mädchen wieder und teilen mir mit, ob Sie ihr die nächste Injektion verpassen können. Wenn ja, ist es gut. Wenn nein, werde ich entscheiden, ob wir Sie aufwachen lassen oder trotzdem spritzen. Trotzdem spritzen? Sie haben mich verstanden. Ich sehe, Sie liegen nicht im Bett. Das ist schlecht. Schauen wir mal, was los ist. Aber... Hinsetzen, Kindchen, hinsetzen. Und knöpfen Sie mal die Bluse auf. Ihre Pupillen sind verengt. Ganz blass, die Haut. Das sieht nicht gut aus. Husten Sie mal. Ganz bös. Und der Puls? 40. Ganz schlecht. Einen Kreislaufzusammenbruch hatten Sie ja schon. Es sieht so aus, als ließe der nächste nicht mehr lange auf sich warten. Ich schreibe Sie für die nächsten 3 Wochen krank. Am besten gehen Sie für eine Weile ins Krankenhaus. Kommt nicht in Frage. Warum nicht? Ich kann nicht. Können Sie nicht? Wollen Sie nicht oder dürfen Sie nicht? Ihr Chef, Oberst Gordejew, ist übrigens sehr besorgt um Ihre Gesundheit. Haben Sie heute mit Gordejew gesprochen? Er macht sich große Sorgen um Sie. Soll ich ihm etwas ausrichten? Mhm. Ja. Richten Sie ihm aus, dass er völlig recht hat. Und sagen Sie ihm noch, dass ich sehr gern etwas tun würde, aber mir die Hände gebunden sind. Ich habe jemandem mein Wort gegeben und muss mich nun daran halten, aber ich danke ihm für seine Fürsorge. Und Ihnen danke ich ebenfalls. Keine Ursache. Ist der Mann, der im Treppenhaus herumlungert, Ihr Verehrer? Ich fürchte, ja. Entschuldigen Sie, dass ich Sie anspreche. Kennen wir uns nicht? Nicht, dass ich wüsste. Aber warten Sie doch. Waren Sie nicht auf den Elternabenden in der Schule Nummer 64? Ich habe Sie doch gesehen. Lassen Sie mich in Ruhe. Schon gut, schon gut. Cäsar, komm her! Gordejew? Hier spricht Tamara Sergejewna. Dr. Ratschkova, endlich. Es steht schlecht um Ihre Kamenskaja. Was ist los mit ihr? Sie ist wirklich krank. Ich habe ihr ganz ernsthaft geraten, sich in die Klinik einweisen zu lassen. Und was hat sie dazu gesagt? Sie hat kategorisch abgelehnt. Aus welchem Grund? Sie wird überwacht. Und zwar völlig offen und ungeniert. Von wem? Ein junger Mann mit dem Gesicht eines Cherubs. Er sitzt auf der Fensterbank im Treppenhaus. Haben Sie sonst noch jemanden bemerkt? Ich habe ehrlich gesagt nicht darauf geachtet. Mir ist dieser eine nur deshalb aufgefallen, weil er mir gefolgt ist, um zu sehen, ob ich zu der Kamenskaja gehe. Ziemlich dreist. Die versuchen gar nicht, sich zu verbergen. Ich glaube, sie wollen so Druck auf sie ausüben. Durchaus möglich. Sie hat mich gebeten, Ihnen auszurichten, dass Sie völlig recht haben. Sie würde gern etwas tun, kann aber leider nicht, da sie jemandem etwas versprochen hat. Wem? Ich habe Ihnen alles Wort für Wort ausgerichtet, Viktor Alexejewitsch. Ich danke Ihnen, Tamara Sergejewna. Sie können sich gar nicht vorstellen, was Sie für mich getan haben. Doch, das kann ich mir schon vorstellen. Und vergessen Sie nicht die Untersuchung. Ja. Einen guten Tag. Oberst Gordejew? Ja? Wissen Sie, wo die Kamenskaja steckt? Zu Hause. Sie ist krank. Was? Das glaube ich nicht. Glauben Sie es ruhig. Und Andrei, eine Bitte. Lassen Sie die Ermittlungen im Fall Jeremina eine Weile ruhen. Wie bitte? Wir sind dicht vorm Ziel. Ich weiß. Die Frist für die Voruntersuchung läuft ab. Ich weiß. Trotzdem. Ich erkläre es Ihnen ein anderes Mal. In Ordnung. Schließen Sie bitte die Tür hinter sich. Kaminskaya. Wie geht's dir, Nastjenka? Schlecht, Viktor Alexeyevich. Dr. Ratschkova hat mich krank geschrieben. Ich muss das Bett hüten, soll viel schlafen und darf mich nicht aufregen. Nein, du hast es gut. Und ich werde hier kübelweise mit Dreck übergossen. Von wem? Zuerst von Untersuchungsführer Olschanski. Sein Abteilungsleiter hat ihn zu sich gerufen und ihm den Marsch geblasen. Wenn ihr im Mordfall Jeremina nicht weiterkommt, hat er gebrüllt, dann gebt es ehrlich zu und stellt die Ermittlungen ein, anstatt so zu tun, als würdet ihr euch die Beine ausreißen. Und gleich darauf kam Goncharov angestürzt, du weißt schon, der Leiter der operativen Kräfte, hat mich ebenfalls beschimpft. Ihm fehlen hinten und vorn die Leute. Er muss sie vom Fall abziehen. Man setzt ihn ganz schön zu. Das kann man wohl sagen. Du weißt vielleicht noch nicht, dass ein Vorstandsmitglied der Junostbank ermordet wurde. Das ist jetzt unser Fall Nummer eins. So ungefähr ist die Lage. So ein Mist. Weißt du, Kindchen, ich habe das Gefühl, dass irgendjemand alle Register zieht, um zu erreichen, dass die Ermittlungen im Fall Jeremina eingestellt werden. So. Und was nun? Nichts. Wir hatten ja sowieso vor, die Untersuchung einzustellen. Du hast mir heute Morgen selbst gesagt, dass wir in einer Sackgasse stecken. Das waren doch deine Worte. Schon. Ja, der Untersuchungsführer ist ganz deiner Meinung. Ich mag es nur nicht, wenn man mich unter Druck setzt. Ich bin starrisch geworden auf meine alten Tage. Regen Sie sich nicht auf, Viktor Alexeyevich. Die heutigen Chefs sind schließlich immer noch die von früher. Was will man erwarten? Schonen Sie lieber Ihre Gesundheit. Du hast völlig recht. Jetzt, nachdem ich mich bei dir ausgeweint habe, ist mir schon viel wohler. Pass bitte auch auf dich auf. Immerhin ist es das Herz bei dir. Hör mal, soll ich dir vielleicht einen Termin bei meinem Schwiegervater beschaffen? Er ist ein bekannter Herzspezialist, eine Koryphäe geradezu. Nicht nötig, ich liege noch nicht im Sterben. Ich ruhe mich nur ein paar Tage aus. Mach das. Und ruf mich an, wenn du was brauchst. Es ist geschafft. Der Untersuchungsführer hat den Fall zu den Akten gelegt. Tschernitschew versteht die Welt nicht mehr. Aber egal. Wir haben gewonnen. Wir haben verloren. Es ist vorbei. Wie bitte? Die Kamenskaya ist von ihrem Chef angerufen worden. Gordejew. Gordejew, genau. Er ist sauer. Man hat von oben Druck auf ihn ausgeübt. Er muss den Fall abschließen. Er tut es zähneknirschend. Das bedeutet... Das kann nur bedeuten... Gradov hat uns nicht getraut und noch ein paar Hebel betätigt. Er hätte uns alles verderben können. Aber wie es scheint, hat es geklappt. Gordejew sträubt sich nicht. Ist damit nicht alles geritzt? Oleg, du bist noch jung. Aber es ist lebenswichtig für dich zu lernen, wann du aussteigen musst. Ich habe Gradov von Anfang an nicht getraut. Nie hätte ich mich darauf einlassen dürfen, dass er Onkel Koljas Leute einschaltet, bloß weil sie für ihn billiger sind als unsere. X-mal habe ich ihn gewarnt, seine Finger aus dem Spiel zu lassen. Aber diese Memme vergeht fast vor Angst und will immer alles doppelt und dreifach absichern. Und deshalb ist nun alles vorbei. Aber warum? Ich lass mir nicht ins Handwerk pfuschen. Schon, aber... Ich lass mir nicht ins Handwerk pfuschen, verdammt nochmal! Außerdem ist die Kamenskaya dicht davor, Gradovs Identität herauszukriegen. Wenn sie sie nicht schon längst weiß. Sie ist tiefer in diese Geschichte aus dem Jahr 70 vorgedrungen, als uns lieb sein kann. Das ist Gradovs Problem. Wir haben den Job erfüllt. Kassieren. Er sieht uns nie wieder. Nein, denn durch Gradovs doppeltes Spiel muss jetzt auch der Kamenskaya klar sein, dass es Mittelsmänner gibt. Bisher glaubte sie vielleicht noch, dass sie von demjenigen unter Druck gesetzt wird, der die kleine Jeremina umgebracht hat. Nun ertastet sie langsam unser Netz. Sie hat ein helles Köpfchen. Ich halte mir das Mädchen warm. Ich habe noch Großes mit ihr vor. Großes? Mit der Kamenskaya? Arsen, ich weiß nicht. Ich vertraue da ganz meinem Riecher. Jedenfalls steigen wir jetzt aus. Ich werde es gerade auf gleich nachher sagen. Nimm dir ein paar Tage frei, Junge. Bleib zu Hause. Wie geht es dem Kaiser? Und du meinst Cäsar? Dem geht es prächtig. Er frisst für zwei und macht Unsinn für drei. Dafür ist er boshaft wie 10 seiner Art. Na, dann passt er doch in die Familie. Ich besuche euch bald einmal. Ja? Die haben mich gerufen, Viktor Alexej. Ja, komm rein. Major Lartsev ist gerade beim Verhör, habe ich gehört. Aber es ist wichtig. Entschuldige also, dass ich dich hier rausgeholt habe, Valonia. Macht nichts. Im Grunde hatte ich es bereits abgeschlossen. Gut. Gut. Ich will mich nämlich mit dir beraten. Du bist doch der beste Psychologe in unserer Abteilung. Es sieht schlimm bei uns aus, mein Freund. Was ist los? Ich fürchte, unsere Anastasia ist abgesprungen. Noch gestern hatte sie interessante Ideen im Fall Jeremina. Aber heute Morgen hat sie mich angerufen und sagte, dass sie in weiteren Ermittlungen keinen Sinn mehr sieht. Daraus folgt, dass sie sich entweder hat kaufen lassen oder man hat sie eingeschüchtert. Und sie hat kampflos aufgegeben. Eins ist so mies wie das andere. Ich habe gehört, der Untersuchungsführer hat sich Anastasias Meinung angeschlossen. Die halbe Welt hat sich auf einmal ihrer Meinung angeschlossen. Und mir bleibt keine andere Wahl. Die Voruntersuchungsfrist ist verstrichen. Das nehme ich der Kamenska ja sehr übel. Ich glaube, Sie übertreiben, Viktor Alexej. Sie ist den operativen Dienst nicht gewöhnt und nun schlägt sie sich schon wochenlang mit dem Fall herum. Ohne jedes Ergebnis. Was hat sie bisher getan? Meistens hat sie in ihrem Büro gesessen, Informationen ausgewertet und Rechenaufgaben gelöst. Und jetzt sieht sie, dass alle ihre Theorien zu nichts Nütze sind, dass man damit keinen Fall lösen kann. Das hat ihre Nerven angegriffen. Es war von Anfang an aussichtslos. Wie soll man den Mörder einer jungen Säuferin mit Dachschaden finden? Ne? Sie kann mit jedem x-beliebigen mitgegangen sein, an jeden x-beliebigen Ort. Nastja hat sich in ihre schlauen Versionen verbissen und ihre ganze Kraft in den Fall investiert. Nun kommt sie nicht mehr weiter. Und wer sollte sie unter Druck setzen? Die Mafia hat andere Sorgen. So, die Mafia hat andere Sorgen. Naja, wenn du sagst. Das organisierte Verbrechen hat zwar stark zugenommen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Hälfte aller Morde noch immer aus ganz banalen Gründen begangen wird. Eifersucht, Rache, Geld, Familienstreit. Kurz, ganz einfache menschliche Gefühle. Einfache menschliche Gefühle. Ja. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Wir beide kennen Nastja doch nicht erst seit gestern. Sie gibt nicht so schnell auf. Und selbst wenn ihr nach Sterben zumute wäre, würde sie doch die Zähne zusammenbeißen und tun, was nötig ist. Nein, hier stimmt was nicht. Sobald sie wieder gesund ist, werde ich ein Dienstaufsichtsverfahren gegen sie einleiten und darauf bestehen, dass sie aus dem Polizeidienst entlassen wird. Aber warum denn gleich entlassen, Viktor Alexej? Sie machen dem Mädchen das Leben kaputt. Sicher, für den operativen Dienst, da taugt sie nicht. Dazu ist sie zu schwach auf der Brust. Aber es kann nicht sein, dass sie unehrlich ist. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Dafür legst du deine Hand ins Feuer? Ich wünschte, du hättest recht. Aber ich muss meinen Stall sauber halten, das verstehst du doch. Das ja, doch, doch. Ja, das war's. Könnte ich mir den Nachmittag frei nehmen und meine Tochter sehen? Hat Geburtstag. Natürlich, Valentin, natürlich. Sie haben es zu weit getrieben, Gradov. Wie meinen Sie das? Sie wissen sehr gut, was ich meine. Ich will Ihnen keine Szene machen. Ich möchte mich im Guten von Ihnen trennen. Aber warum denn? Was ist passiert? Sie sind nicht mehr in dem Alter, in dem man im Sandkasten spielt. Nur Kinder, die etwas angestellt haben, leugnen hartnäckig ihre Schuld. Sie hoffen, dass die Erwachsenen von nichts wissen. Ich weiß nicht. Bringen Sie mich um. Ich weiß nichts. Keine schlechte Idee. Das würde viele Probleme auf einmal lösen. Ich sollte Sie umbringen, damit Sie keinen Schaden mehr anrichten. Warum belügen Sie mich? Ich verstehe nicht. Ich schwöre Ihnen, ich habe nichts getan, was uns schaden könnte. Tun Sie sich ruhig mit Onkel Kolja und seiner Kinderbande zusammen. Aber ich werde meinen Hintern dafür nicht hinhalten. Das Gespräch ist beendet. Wir werden uns jetzt voneinander verabschieden. Hoffentlich für immer. Ja, aber Sie können doch nicht... Was soll ich denn jetzt tun? Das interessiert mich nicht mehr. Sie haben meine Arbeit von Anfang an behindert, haben mir Informationen vorenthalten. Sie haben diese debilen Rambos angeheuert. Und alles nur deshalb, weil Sie Geld sparen wollten und weil Sie mir nicht trauen. Sie spielen ein doppeltes Spiel. Unser Vertrag verliert hiermit seine Gültigkeit. Aber ich habe Sie doch bezahlt. Wenn ich etwas falsch gemacht habe, dann verzeihen Sie mir bitte. Es war bestimmt nicht böse gemeint. Arsène, Sie können mich doch jetzt nicht meinem Schicksal überlassen. Ich kann alles. Sie interessieren mich nicht. Ich brauche Sie nicht. Verstehen Sie das endlich? Sie haben große Macht in der Duma, aber für mich sind Sie nichts und niemand. Was muss ich tun, dass Sie mich als Klienten behalten? Nennen Sie mir Ihre Bedingungen. Ich bin zu allem bereit. Warum antworten Sie nicht? Gefällt es Ihnen, meine Angst zu sehen? Sie hassen mich. Sie hassen uns alle, weil wir das alte System zerstört haben, das euch immer mit Brot, Butter und Kaviar versorgt hat. Ihr hattet die Macht. Und jetzt braucht euch niemand mehr. Niemand fürchtet euch. Darum hasst ihr die ganze Welt und lasst eure Wut an einem wie mir aus. In Wahrheit sind sie nur eine bösartige Ratte, die sich von den Abfällen dieser Gesellschaft ernährt und als erste das sinkende Schiff verlässt, sobald es brenzlig wird. Sie sind eine Ratte, Arsène. Eine Ratte. Dieser Mann dort ist etwas verwirrt. Ich musste ihm etwas sagen, das ihn sehr getroffen hat. Hier. Wenn er in 5 Minuten noch hier ist, gibst du ihm einen dreifachen Cognac. Wird gemacht. Und wenn er den Cognac nicht will? Dann kannst du das Geld behalten. Du bist ja wirklich krank. Was hast du denn gedacht? Komm rein. Kirill, über dich freue ich mich besonders. Was hat dieser Bullterrier im Hausflur verloren? Er beschützt mich. Vor wem? Vor mir selbst. Setz dich. Anastasia, was ist das für ein Theater? Wir waren dicht vorm Ziel. Nun stoppt Gordejew die Ermittlungen. Du wirst von schweren Jungs in der Wohnung festgehalten. Ich kapiere das alles nicht. Ist das so schwer? Nein, aber es ist zu bitter. Ich bin nicht zur Polizei gegangen, um mir von Mafiosi vorschreiben zu lassen, in welchen Fällen ich ermitteln darf und in welchen nicht. Sie haben Larzews Kind. Verdammt. Hoffentlich lassen Sie sich jetzt frei, nachdem Ihre Forderungen erfüllt worden sind. Das Mädchen tut mir so leid. Und Larzew auch. Und du selbst tust dir nicht leid? Doch, das auch. Es war ein so interessanter Fall. Diese Nuss hätte ich zu gern geknackt. Ja, und Vika Jeremina tut mir auch leid. Die Bestien streiten sich um ihre Beute, deshalb musste eine junge Frau sterben. Aber wenn ich ehrlich bin, war ich sowieso darauf eingestellt, dass ich in dieser Geschichte nicht sehr weit kommen würde. Ich wusste nur nicht, in welchem Moment und auf welche Weise sie mich kaltstellen würden. Sind es Gradovs Leute? Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Ich frage mich, warum wir uns nicht gleich von denen anheuern lassen. Hast du nicht Angst, hier so alleine? Doch. Ich habe Angst, dass sie am Ende noch mehr lästige Zeugen ausschalten. Dann lass ich dir Kirill wenigstens diese Nacht hier. Das würdest du tun? Komm mal her, mein Kleiner. Du musst mir sagen, was er alles braucht. Oh, der braucht eine Menge. Haben Sie mich gefunden? Auf einmal erinnern Sie sich doch an die Elternabende in der Schule Nummer 64, oder? Sie haben sich dort so seltsam benommen. Immer wenn Sie sich unbeobachtet fühlten, schauten Sie mich an. Und aus alter Polizistengewohnheit habe ich Ihren Wagen inspiziert. Ein edler Wolga, ich muss schon sagen. Auf dem Rücksitz Gummistiefel, Rucksack, Jagddress mit Patronentasche. Ich bin Jägerin. Ich weiß. Ich habe mir die Kartei des Moskauer Jagd- und Angelvereins durchgeschaut. Auf einem der Passfotos erkannte ich sie wieder. Natalia Jewgenjewna Dachno. Wo ist Nadja? Was ist denn mit ihr? Ach, reden wir drinnen weiter. Wir haben ihn. Arsène ist gerade wieder abgedampft. Das Mädchen wird von 3 seiner Jungs bewacht. Sehr gut, Onkel Kolja, sehr gut. Holt mir das Mädchen da raus. Ja, alles klar. Nietet sie um. Die ganze Bande. der Stiefvater von Nadja. Nein, ihr Richtiger. Wie kommen Sie darauf, dass ich Ihr Stiefvater bin? Na, ich dachte, Nadjas Vater... Was dachten Sie? Verzeihen Sie mir. Oh, in Gottes Namen, verzeihen Sie mir. Ich habe gewusst, dass das alles kein gutes Ende nehmen wird. So viel Geld. Ich hab's gefühlt. Wer hat Sie beauftragt, mich zu bespitzeln? Wo ist Nadja? Nadja? Ich weiß nicht. Ist sie verschwunden? Die Zeit läuft ab. Versuchen Sie nicht, mich hinters Licht zu führen. Hören Sie, ein Mann kam zu mir. Das war im letzten Jahr. Er sagte, er sei Nadjas Vater. Die Mutter hätte sich von ihm getrennt. Eine schreckliche Trennung. Und er dürfe das Kind nicht mehr sehen. Und ob ich nicht ab und zu die Elternabende in der Schule Nummer 64 besuchen könnte und... Wer ist dieser Mann? Ich weiß es nicht. Wir standen zusammen in einer Warteschlange. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir von seinen Problemen. Seitdem ruft er mich immer nur an. Und wie kommen Sie an das Geld? Er wirft es mir in einem Kuvert in den Briefkasten. Jeweils am Tag nach dem Elternabend. Was ist denn mit Nadja? Man hat sie entführt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Daran bin ich schuld. Ich gutgläubige Idiotin. Ich habe mich für Geld verkauft. Ihre Frau, die ist wahrscheinlich verzweifelt. Es gibt ja keinen schlimmeren Schmerz als den einer Mutter, die ihr Kind verliert. Meine Frau ist tot. Lassen Sie uns versuchen, alles zu rekonstruieren, was Sie über diesen Mann wissen. Mama, bist du zu Hause? Oleg, er hat eine Knarre. Was ist denn los? Nun wird mir manches klar. Unser feiner Praktikant Oleg. Du hast das alles eingefädelt, du Laus. Vorsicht, Oleg! Ja? Arsène, du willst mich sprechen? Ich habe Ihre Geisel gefunden. Welche Geisel? Es hat keinen Zweck, sich zu verstellen. Das ist kein Bluff. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Sie kriegen das Mädchen zurück, erfüllen dafür aber den Vertrag mit meinem Chef. Was für ein Mädchen? Du redest Blödsinn, Onkel Kolja. Nadja Larzewa. Wir haben sie. Und nach denen, die Geisel bewacht haben, brauchen Sie gar nicht erst zu suchen. Wir haben kurzen Prozess gemacht. Also... Nehmen Sie mein Angebot an. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Diese Telefonverbindung ist ab jetzt für dich nicht mehr zugänglich. Und überhaupt, Oberhäuptling, kannst du mich am Arsch lecken. Aufnahme? Die Tochter Ihres Mitarbeiters Major Larzew wurde entführt. Der Entführer ist der zweifach vorbestrafte Nikolai Fistin, genannt Onkel Kolja. Wohnhaft Federativny Prospekt 16, Block 3. Du arbeitest wieder zu viel, mein Lieber. Kommst du zum Essen? Aber ja, ich habe schon einen Riesenhunger. Heute gibt's was ganz Besonderes. Kamenskaya? Gordejew, wie geht's dir? Gut, und euch? Schlecht. Dein Praktikant Oleg ist tot, erschossen. Er gehörte zur anderen Seite. Volodya Larzew ist schwer verletzt. Die Ärzte fürchten, dass er es nicht überlebt. Was? Das ist grauenvoll. Was ist passiert, Viktor Alexeyevich? Eine lange Geschichte. Ich mach dir einen Vorschlag, Kindchen. Nimm deinen genialen Rotschöpfer und komm mit ihm zu uns. Morgen ist Neujahr und meine Frau hat für ein ganzes Bataillon gekocht. Ich kann nicht, ich kann wirklich nicht. Doch, du kannst, Nastjenka. Es bewacht dich niemand mehr. Wie bitte? Es ist so, wie ich sage. Larzews Tochter ist wieder frei. Ihr Entführer, ein Nikolai Fistin, in gewissen Kreisen bekannt als Onkel Kolja, ist verhaftet. Und der Abgeordnete der Staatsduma, Sergei Alexandrowitsch Gradow, hat sein Schicksal ohne unser Zutun besiegelt. Was heißt das? Er hat sich erschossen. Bedeutet das, dass alles vorbei ist? Ja. Nichts ist so gekommen, wie wir es wollten. Aber es ist vorbei. Möglicherweise haben sie auf mein kleines Manöver reagiert. Ich habe mir gedacht, dass dein Telefon abgehört wird. Deshalb habe ich behauptet, es werde Druck von oben ausgeübt. Um sie zu verwirren, verstehst du? Warum sagst du nichts? Es ist alles so schrecklich. Wein ruhig ein bisschen. Und anschließend ziehst du dich an und kommst, ja. Hier können wir uns in Ruhe unterhalten. Alles so gelaufen, wie du es wolltest? Ach, das kann man nicht sagen. Aber die andere Seite hat größere Verluste hinnehmen müssen. Das glaube ich dir sofort. Das war doch nie anders. Nach Neujahr habe ich übrigens den Oberst Gordejew zur Vorsorgeuntersuchung einbestellt. Ich fürchte, den muss ich zur Kur schicken. Dann lass uns auf das neue Jahr trinken. Möge es ebenso gut werden wie das vergangene. Wir beide sind schon alt. Wir brauchen nicht mehr viel vom Leben. Möge Gott uns Gesundheit und stille Freuden schenken. Habe ich recht? Du hast recht, Papotschka. Lass uns auf das neue Jahr trinken. Nun sind wir schon 40 Jahre zusammen. Das ist kein Pappenstiel. Du bist zwar ein verrückter Kerl, aber ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Dr. Ratschkova. Tamara.